Beth freute sich, dass sich Agnes, die kleine Hauskatze, an sie gekuschelt hatte und leise schnurrte. Das Mädchen sah bleich aus, mit Ausnahme ihrer Nase, die rot aus ihrem Gesicht hervorstach. Mit Mühe versuchte sie, ein Niesen zu unterdrücken, um Agnes nicht hochzuscheuchen. Doch nun wurde mit Schwung die Tür des Zimmers geöffnet und die Katze sprang erschrocken auf und verschwand unter dem Bett. Hallo Beth, da bin ich wieder. Hallo Emma, tut mir leid, dass ich dich nicht abholen konnte. Bestimmt ist das ein Fluch von Mrs. Bingle, dass ich hier an einer Erkältung leiden muss. Darüber macht man keine Scherze. Wir haben aber zwei Neuigkeiten, die dich aufmuntern könnten. So? Was denn? Du rätst nicht, wer mit mir im Zug gefahren ist. Weiß nicht. Charlie Chaplin? Nun sag schon. Charlie wer? Na, der Schauspieler. Meine Eltern haben mir von ihm erzählt. Beth, lass Emma doch weitererzählen. Kein Schauspieler. Miss Walsh, unsere neue Lehrerin. Und sie ist ziemlich nett. Ach, das freut mich. Und wir haben heute den Nachfolger von Mr. Bradley kennengelernt. Ja, und er sieht stattlich aus. Er heißt Ben O'Leary und wohnt zurzeit bei Mr. Horowitz. Victoria hat sich gleich in ihn verguckt. Hab ich gar nicht. Ich fand ihn nur nett. Angeschmachtet hat sie ihn. Ich hab's genau gesehen. Ach, du spinnst doch, Mary Ann. Ist doch gar nicht wahr. Oh, und ich liege hier im Bett und verpasse alles. Wir können ihn ja morgen zu dir hochschicken. Nichts da. Ben hat viel zu tun. Schließlich soll er die Aufgaben von Mr. Bradley übernehmen und außerdem Mr. Horowitz bei der Gartenarbeit helfen. Und beim Spazierengehen Victorias Hand halten. Du Biest, warte, wenn ich dich erwische.